Das war zum Abschied ihre größte Sorge, denn danach hatte sie nur noch Zeit, sich von Mrs. Jennings zu verabschieden, bevor sie sich wieder Mrs. Richardson zuwenden musste. Und Elinor blieb im Besitz von Wissen zurück, das ihre Gedanken eine ganze Zeit lang beschäftigen würde, obwohl sie sehr wenig erfahren hatte, was sie selbst im Geiste nicht schon vorhergesehen oder vorhergeplant hatte. Edwards Heirat mit Lucy stand so unverändert fest und der Hochzeitstermin war so völlig unbestimmt, wie sie es vermutet hatte. Alles hing erwartungsgemäß davon ab, dass er eine Pfarrstelle bekommen würde, wozu gegenwärtig nicht die geringste Aussicht bestand. Sobald sie zur Kutsche zurückgekehrt waren, wollte Mrs. Jennings alles von ihr wissen, aber da Elinor so wenig wie möglich von dem ohnehin so unfair erworbenen Wissen weitergeben wollte, beschränkte sie sich auf eine kurze Wiederholung solcher Einzelheiten, gegen deren allgemeine Verbreitung Lucy, um sich wichtig zu machen, bestimmt nichts haben würde. Sie erwähnte nur die Fortsetzung der Verlobung und die Schritte, die zur Heirat unternommen werden sollten, und das veranlasste Mrs. Jennings zu folgenden durchaus naheliegenden Bemerkungen. »Darauf warten, bis er versorgt ist. Ja, wir wissen alle, womit das enden wird. Sie werden ein ganzes Jahr warten, und wenn Sie merken, dass das zu gar nichts führt, werden Sie eine Vikarstelle mit 50 Pfund pro Jahr nehmen, mit den Zinsen von seinen 2000 Pfund und dem bisschen, was Mrs. Steele und Mr. Pratt ihr geben können. Dann werden Sie jedes Jahr ein Kind bekommen, und Gott sei's geklagt, wie arm Sie sein werden. Ich muss sehen, was ich an Möbeln für Ihr Haus entbehren kann. Zwei Hausmädchen und zwei Diener, wie ich neulich sagte. Schön wär's. Nein, nein, Sie brauchen ein kräftiges Mädchen für alles. Bettys Schwester ist nun wohl nicht das Richtige für Sie.« Am nächsten Vormittag erhielt Elinor mit der Post einen Brief von Lucy selbst. Er lautete folgendermaßen. »Bartlett's Buildings, März. Ich hoffe, meine liebe Miss Dashwood wird entschuldigen, dass ich mir die Freiheit nehme, ihr zu schreiben, aber ich weiß, Sie werden sich aus Freundschaft zu mir darüber freuen, so gute Nachrichten von mir und meinem lieben Edward zu hören, nach all dem Ärger, den wir durchgemacht haben. Will daher keine weiteren Entschuldigungen mehr machen, sondern gleich mit der Bemerkung fortfahren, dass es uns, Gott sei Dank, obwohl wir fürchterlich gelitten haben, beiden jetzt recht gut geht und wir so glücklich sind, wie wir es bei unserer gegenseitigen Liebe immer bleiben werden. Wir haben schreckliche Prüfungen hinter uns und schreckliche Verfolgungen, aber trotzdem, gleichzeitig sind wir dankbar für die Hilfe unserer Freunde, unter ihnen nicht zuletzt auch Sie, an deren große Güte ich mich immer dankbar erinnern werde, wie auch Edward, dem ich davon erzählt habe. Sie werden sich bestimmt freuen zu hören, wie ebenfalls die liebe Mrs. Jennings, dass ich gestern Nachmittag zwei glückliche Stunden mit ihm verbracht habe und er von einer Trennung nichts wissen wollte, obwohl ich ihm aus Klugheit ernsthaft zugeraten habe, wie ich es als meine Pflicht empfand, und hätte mich auf der Stelle von ihm getrennt, wenn er zugestimmt hätte. Aber er sagte, das kommt nicht in Frage. Der Zorn seiner Mutter macht ihm nichts aus, solange er meine Zuneigung hat. Unsere Aussichten sind zwar nicht sehr rosig, aber wir müssen warten und das Beste hoffen. Er wird bald Pfarrer sein, und sollte es je in ihrer Macht stehen, ihn jemandem zu empfehlen, der eine Pfarrstelle zu vergeben hat, dann weiß ich, dass sie uns nicht vergessen werden, und die liebe Mrs. Jennings auch. Ich weiß, sie wird für uns immer ein gutes Wort einlegen bei Sir John oder Mr. Palmer oder anderen Freunden, die uns vielleicht helfen könnten. Die arme Anne hat wirklich einen großen Fehler gemacht, aber sie hatte die besten Absichten. Deshalb sage ich nichts, hoffe aber, es macht Mrs. Jennings nicht zu viel aus, uns einen Besuch zu machen, wenn sie hier an irgendeinem Vormittag vorbeikommt. Es wäre zu liebenswürdig von ihr, und meine Cousinen wären stolz, sie kennenzulernen. Mein Blatt Papier ist voll, ich muss also schließen, und mit der Bitte, mich ihr und Sir John und Lady Middleton und den lieben Kindern dankbar und respektvoll zu empfehlen, wenn sie sie zufällig sehen sollten, und mit den besten Grüßen an Miss Marian bin ich, und so weiter und so weiter. Sobald Elinor den Brief beendet hatte, tat sie das, was offenbar die wahre Absicht der Schreiberin war, nämlich ihn Mrs. Jennings zu reichen, die ihn laut und mit vielen Ausrufen der Befriedigung und des Lobes vorlas. »Wirklich sehr nett. Wie sauber sie schreibt. Ja, das war ganz richtig, ihn gehen zu lassen, falls er wollte. Das ist ganz Lucy. Armes Kind. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich hätte eine Pfarrstelle für ihn. Sehen Sie, sie nennt mich liebe Mrs. Jennings. Sie ist wirklich eine gute Seele. Sehr nett, das muss ich sagen. Der Satz ist hübsch formuliert. Natürlich gehe ich Sie besuchen, ganz bestimmt. Wie aufmerksam sie ist, an alle zu denken. Vielen Dank, mein Kind, dass Sie ihn mir gezeigt haben. Einen so hübschen Brief habe ich lange nicht gesehen. Und er macht Lucys Herz und Verstand alle Ehre. Die Miss Dashwood waren nun schon mehr als 2 Monate in London, und Marians Ungeduld abzureisen stieg mit jedem Tag. Sie sehnte sich nach der Luft, der Freiheit, der Ruhe auf dem Land und bildete sich ein, dass, wenn überhaupt, dann nur Barton ihr Frieden geben könne. Elinor lag kaum weniger an ihrer Abreise, und sie war nur deshalb nicht so entschlossen, sofort aufzubrechen, weil sie sich der Schwierigkeiten einer so langen Reise bewusst war, die Marian nicht zuzugeben bereit war. Sie begann allerdings ernsthaft, sich mit dem Plan zu beschäftigen und hatte ihren Wunsch schon ihrer freundlichen Gastgeberin gegenüber erwähnt, die sich mit der ganzen Beredsamkeit guten Willens widersetzte, als ein Vorschlag gemacht wurde, den Elinor allen anderen vorzog, obwohl er sie noch ein paar Wochen länger von zu Hause fernhielt. Die Palmers wollten Ende März für die Osterfeiertage nach Cleveland übersiedeln, und Mrs. Jennings erhielt mit ihren beiden jungen Freundinnen eine herzliche Einladung von Charlotte, sie zu begleiten. Das wäre an sich für Miss Dashwoods Zartgefühl noch kein ausreichender Grund gewesen, aber das Angebot wurde von Mr. Palmer selbst mit so viel ehrlicher Höflichkeit unterstützt, dass sie geneigt war, mit Vergnügen anzunehmen, wenn sie obendrein berücksichtigte, wie sehr sich sein Verhalten ihnen gegenüber gebessert hatte, seit man wusste, wie unglücklich ihre Schwester war. Als sie allerdings Marian erzählte, was sie getan hatte, war deren erste Reaktion nicht sehr vielversprechend. »Cleveland«, rief sie in großer Erregung, »nein, ich kann nicht nach Cleveland gehen.« »Du vergisst«, sagte Elinor ruhig, »dass seine Lage nicht, dass es nicht in der Nähe von...« »Aber es ist in Somersetshire. Ich kann nicht nach Somersetshire gehen. Dahin, wo ich hinzugehen hoffte. Nein, Elinor, das kannst du nicht von mir erwarten.« Elinor wollte ihr die Schicklichkeit, solche Empfindungen zu bekämpfen, nicht vor Augen führen. Sie versuchte nur, ihnen dadurch entgegenzuwirken, dass sie andere in ihr weckte, und stellte die Einladung deshalb als Maßnahme dar, durch die die Rückkehr zu ihrer lieben Mutter, die sie so gerne wiedersehen wollte, auf eine günstigere, bequemere Weise als bei jedem anderen Plan stattfinden konnte, und vermutlich sogar ohne jede größere Verzögerung. Von Cleveland, das nur ein paar Meilen von Bristol entfernt liege, sei es nach Barton nicht weiter als eine Tagesreise, wenn auch eine lange, und der Diener ihrer Mutter könne leicht herüberkommen, um sie abzuholen. Und da sie in Cleveland nicht länger als 1 Woche zu bleiben brauchten, könnten sie in ungefähr 3 Wochen zu Hause sein. Da Marians Anhänglichkeit an ihre Mutter groß war, siegte sie ohne alle Schwierigkeit über das eingebildete Übel, als dass die Reise ihr zu Anfang erschienen war. Mrs. Jennings war so weit davon entfernt, ihrer Gäste überdrüssig zu sein, dass sie ernsthaft in sie drang, von Cleveland aus wieder mit ihr zurückzukommen. Elinor dankte ihr für die gute Absicht, aber es beeinflusste ihre Pläne nicht, und da ihre Mutter ihre Zustimmung schon bereitwillig gegeben hatte, war alles so weit möglich für ihre Heimkehr vorbereitet, und Marian fand Erleichterung darin, die Stunden zu zählen, die sie noch von Barton trennten. »Ach, Oberst, ich weiß gar nicht, was Sie und ich ohne die Miss Dashwood anfangen sollen«, war Mrs. Jennings erste Bemerkung, als er sie besuchte, nachdem ihre Heimkehr entschieden war. »Denn Sie sind fest entschlossen, von den Palmers aus nach Hause zu fahren. Und wie verlassen werden wir uns vorkommen, wenn ich zurückkomme? Großer Gott, wir werden da sitzen und uns stumpfsinnig anstarren wie 2 Katzen.« Vielleicht hatte Mrs. Jennings die Hoffnung, ihn durch das plastische Ausmalen ihrer zukünftigen Langeweile zu dem Antrag zu bewegen, durch den er dieser Aussicht entgehen konnte, und wenn ja, dann hatte sie hinterher guten Grund, ihr Ziel für erreicht zu halten, denn als Elinor ans Fenster trat, um die Größe eines Kunstdrucks zu messen, den sie für ihre Freundin kopieren wollte, folgte er ihr mit einem besonders vielsagenden Blick und unterhielt sich dort einige Minuten lang mit ihr. Auch die Wirkung des Gesprächs auf die Dame entging ihrer Aufmerksamkeit nicht, denn obwohl sie zu diskret war, zuzuhören und sich sogar in der Absicht, nicht zu lauschen, einen anderen Stuhl dicht beim Klavier gesucht hatte, auf dem Marian spielte, konnte sie nicht umhin zu bemerken, dass Elinor sich verfärbte, erregt zuhörte und zu gespannt war, was er sagte, um ihre Beschäftigung fortzusetzen. Als weitere Bestätigung ihrer Hoffnungen fing sie in der Pause, während der Marian die Noten umblätterte, einige Worte von Oberst Brandon auf, in denen er sich anscheinend für den schlechten Zustand seines Hauses entschuldigte. Das beseitigte ein für allemal jeden Zweifel. Sie wunderte sich zwar, dass er das für nötig hielt, betrachtete es aber als eine Sache des guten Tons. Was Elinor antwortete, konnte sie nicht verstehen. Aber ihren Lippenbewegungen entnahm sie, dass sie das nicht für einen ernsthaften Hinderungsgrund hielt. Und Mrs. Jennings hielt ihr innerlich zugute, dass sie so ehrlich war. Dann sprachen sie noch einige Minuten weiter, ohne dass sie ein Wort mitbekam, bis eine weitere günstige Pause in Marians Spiel die folgenden Worte in der ruhigen Stimme des Obers zu ihr herübertrug. »Ich fürchte, vorerst kann nichts daraus werden.« Erstaunt und schockiert über eine für einen Liebhaber so unangebrachte Rede, war sie im Begriff auszurufen, »Großer Gott, was steht dem denn im Wege?« Aber sie zügelte sich und begnügte sich mit folgendem innerlichen Ausruf, »Das ist ja höchst merkwürdig. Er braucht doch nicht zu warten, bis er noch älter ist.« Dieser Aufschub von Seiten Oberst Brentons beleidigte oder kränkte seine hübsche Gesprächspartnerin aber anscheinend nicht im geringsten, denn als sie kurz darauf ihr Gespräch abbrachen und auseinandertraten, hörte Mrs. Jennings unmissverständlich und mit einer Stimme, die ihre ganze Empfindung ausdrückte, »Ich werde Ihnen immer dafür dankbar sein.« Mrs. Jennings war über ihre Dankbarkeit entzückt und wunderte sich nur, dass der Oberst nach dem Anhören eines solchen Satzes imstande war, sie mit der äußersten Kaltblütigkeit zu verlassen, wie er es gleich darauf tat, und wegzugehen, ohne eine Antwort zu geben. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass ihr langjähriger Freund ein so gleichgültiger Freier war. Was sich in Wirklichkeit zwischen ihnen abgespielt hatte, war Folgendes. »Ich habe...« sagte er mit tiefem Mitgefühl, von dem Unrecht gehört, das ihrem Freund Mr. Ferrars von seiner Familie angetan worden ist. Denn wenn ich die Sache richtig verstehe, hat man ihn regelrecht enterbt, weil er an der Verlobung mit einer sehr rechtschaffenen jungen Dame festhält. Bin ich richtig informiert? Ist es so? Elinor bestätigte es. »Die Grausamkeit, die unkluge Grausamkeit«, antwortete er mit großer Anteilnahme, »zwei junge Menschen zu trennen oder zu trennen zu versuchen, die sich schon so lange lieben, ist schrecklich. Mrs. Ferrars weiß ja nicht, was sie damit vielleicht anrichtet, wozu sie ihren Sohn vielleicht treibt. Ich habe Mr. Ferrars 2 oder 3 Mal in der Harley Street getroffen und war sehr von ihm eingenommen. Er ist kein junger Mann, mit dem man auf Anhieb vertraut werden kann, aber aufgrund dieser flüchtigen Bekanntschaft wünsche ich ihm um seinetwillen alles Gute, und als einem Freund von Ihnen umso mehr. Wie ich höre, will er Pfarrer werden. Würden Sie so freundlich sein, ihm zu sagen, dass die Pfarrstelle in Delaford, die, wie ich durch die heutige Post erfahre, gerade frei geworden ist, ihm gehört, wenn er Interesse daran hat? Aber bei seiner unglücklichen finanziellen Lage gibt es wohl keinen Grund, daran zu zweifeln. Wenn sie nur etwas einträglicher wäre. Es ist eine selbstständige Pfarre, wenn auch eine kleine. Das Einkommen des verstorbenen Inhabers überstieg, glaube ich, 200 Pfund pro Jahr nicht, und obwohl man sie zweifellos ertragreicher machen kann, fürchte ich doch nicht so erheblich, dass sie ihm ein geradezu üppiges Einkommen sichert. Aber es ist mir eine große Freude, sie ihm jedenfalls so, wie sie ist, zu überlassen. Sagen Sie ihm das bitte.« Elinors Erstaunen über diesen Auftrag hätte kaum größer sein können, wenn der Oberst ihr wirklich einen Heiratsantrag gemacht hätte. Eine Stelle für Edward, auf die noch vor 2 Tagen keinerlei Aussicht bestanden hatte, war nun schon vorhanden und erlaubte ihm zu heiraten. Und ausgerechnet sie war damit beauftragt, ihn davon zu informieren. Daher rührte ihre Erregung, die Mrs. Jennings einer ganz anderen Ursache zugeschrieben hatte. Aber auch wenn weniger reine, weniger angenehme Empfindungen sich unter ihre Emotionen mischten, die Hochachtung vor dieser Großzügigkeit im Allgemeinen und die Dankbarkeit für diesen Akt der Freundschaft im Besonderen, die beide Oberst Brandon zu dieser Geste veranlasst hatten, wurden von ihr ehrlich empfunden und herzlich geäußert. Sie dankte ihm von ganzem Herzen, sprach von Edwards Grundsätzen und guten Anlagen so lobend, wie er es ihrer Überzeugung nach verdiente, und versprach, den Auftrag mit Freude auszuführen, wenn es wirklich sein Wunsch war, eine so angenehme Aufgabe jemand anderem zu übertragen. Aber gleichzeitig konnte sie nicht umhin zu finden, dass keiner sie so gut ausführen würde wie er selbst. Kurz und gut, es war eine Aufgabe, von der sie gern verschont geblieben wäre, um Edward die Peinlichkeit zu ersparen, sich ihr dafür verpflichtet zu fühlen. Aber da Oberst Brandon, der sie ebenfalls aus Zartgefühl ablehnte, anscheinend trotzdem immer noch so daran lag, dass gerade sie den Auftrag übernahm, wollte sie sich keineswegs weiter dagegen sträuben. Edward glaubte, sie war noch in London, und glücklicherweise hatte sie seine Anschrift von Miss Steele gehört. Sie konnte ihn deshalb im Laufe des Tages informieren. Als dies erledigt war, begann Oberst Brandon von dem Vorteil zu sprechen, den ein so angenehmer Nachbar für ihn bedeute, und in diesem Zusammenhang erwähnte er mit Bedauern, dass das Haus klein und unansehnlich sei, ein Übel, das Elinor, wie es Mrs. Jennings vorgekommen war, heruntergespielt hatte, jedenfalls was die Größe betraf. »Ich kann mir nicht vorstellen«, sagte sie, »dass das kleine Haus für sie ein Nachteil ist, denn es wird im Verhältnis zur Größe ihrer Familie und ihres Einkommens stehen.« Daraufhin drückte der Oberst seine Überraschung aus, dass sie seine Heirat als eine sichere Folge dieses Angebots betrachtete, denn er hielt es nicht für denkbar, dass die Pfarre von Delaford ein Einkommen abwerfen könne, mit dem jemand von seinem Lebensstil die Heirat wagen würde. Und das sagte er auch. »Diese kleine Pfarre kann höchstens Mr. Ferrars als Junggesellen ein Auskommen bieten. Sie kann ihm die Heirat nicht ermöglichen.« Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass mein Beistand hier endet und mein Einfluss nicht weiter reicht. Falls ich allerdings eines Tages durch irgendwelche unvorhergesehenen Umstände imstande sein sollte, ihm darüber hinaus behilflich zu sein, müsste ich meine Meinung über ihn schon sehr ändern, wenn ich ihn nicht weiterhin unverändert unterstützen würde. Was ich augenblicklich tue, fällt gar nicht ins Gewicht, da es ihn seinem wichtigsten, seinem einzigen Herzenswunsch nicht näher bringt. Seine Heirat muss leider immer noch ein Zukunftstraum bleiben. Wenigstens, fürchte ich, kann sie so bald nicht stattfinden. Das war der Satz, der missverstanden das große Zartgefühl von Mrs. Jennings zu Recht so beleidigte. Aber nach dieser Erzählung der wirklichen Ereignisse zwischen Oberst Brandon und Elinor, während sie am Fenster standen, wird die Erregung nicht weniger berechtigt und die Formulierung nicht weniger angebracht erscheinen, mit denen die Dame beim Abschied ihren Dank ausdrückte, als wenn er ihr einen Heiratsantrag gemacht hätte. »Also, Miss Dashwood«, sagte Mrs. Jennings mit vielsagendem Lächeln, sobald der Herr sich verabschiedet hatte, »ich brauche Sie gar nicht zu fragen, was der Oberst Ihnen gesagt hat, denn obwohl ich auf Ehre und Gewissen versucht habe, außer Hörweite zu bleiben, konnte ich nicht umhin genug aufzuschnappen, um seine Absicht zu erraten. Und ich versichere Ihnen, in meinem ganzen Leben hat mir noch nicht so viel Freude gemacht, und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.« »Vielen Dank, Madame«, sagte Elinor. »Es ist wirklich ein Anlass zu großer Freude für mich, und ich bin mir der Güte von Oberst Brandon durchaus bewusst. Es gibt nicht viele Männer, die so gehandelt hätten wie er, nicht viele Leute, die ein so mitleidiges Herz haben. Ich war noch nie in meinem Leben so überrascht.« »Großer Gott, mein Kind, Sie sind sehr bescheiden. Ich bin keine Spur überrascht, denn ich denke schon seit einiger Zeit, dass eigentlich nichts näher liegt.« Ihr Urteil basiert auf ihrer Kenntnis der großen Güte des Oberst, aber wenigstens konnten sie doch nicht voraussehen, dass die Gelegenheit sich so bald bieten würde. »Gelegenheit«, wiederholte Mrs. Jennings. »Oh, was das betrifft, wenn ein Mann sich in einer solchen Sache einmal entschlossen hat, dann findet er irgendwie bald auch die Gelegenheit. Also, mein Kind, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, und wenn es jemals ein glückliches Paar gegeben hat, dann weiß ich bald, wo ich es zu suchen habe.« »Sie wollen sie also in Delaford besuchen?« sagte Elinor mit einem schwachen Lächeln. »Ja, mein Kind, das mache ich bestimmt. Und ich weiß gar nicht, was der Oberst hat, dass das Haus schlecht sein soll. Es ist eins der besten Häuser, die ich je gesehen habe.« Er sprach davon, dass es vernachlässigt sei. »Na ja, und wessen Schuld ist das? Warum lässt er es nicht reparieren? Wer soll es denn sonst tun?«